Erster Obadja hat eine Nachricht von Gott. Gott spricht über das Land Edom. Die Völker sollen gegen Edom kämpfen. Zweiter Gott macht Edom klein unter den Völkern. Die anderen Menschen werden Edom nicht mehr achten. Dritter Edom ist sehr stolz. Die Menschen wohnen hoch in den Bergen. Sie denken, niemand kann uns besiegen. Vierter, du fliegst hoch wie ein Adler. Aber Gott holt dich von dort oben runter. Fünften, Diebe nehmen nur ein paar Dinge mit. Aber deine Feinde nehmen alles von dir weg. Sechster, die Feinde suchen alles bei Esau. Sie finden auch alle seine geheimen Schätze. Siebter, deine Freunde lügen dich an. Sie jagen dich aus deinem Land. Sie legen dir Fallen. Achter, an diesem Tag tötet Gott die klugen Männer in Edom. Es gibt keine Weisheit mehr. Neunter, die starken Männer in Teman haben Angst. Alle Männer in den Bergen von Esau sterben. Zehnter, du warst böse zu deinem Bruder Jakob. Deshalb wirst du für immer verschwinden. Elften, Feinde haben Jerusalem angegriffen. Sie haben alles gestohlen. Du hast nur zugesehen. Zwölfter, lache nicht über das Unglück deines Bruders. Freue dich nicht über den Untergang von Juda. Dreizehnter, geh nicht durch das Tor von meinem Volk. Nimm nicht ihren Besitz weg. Vierzehnter, warte nicht an den Wegen auf die Flüchtlinge. Töte sie nicht an ihrem schweren Tag. Fünfzehnter, der Tag von Gott kommt bald für alle Völker. Du bekommst die Strafe für deine Taten. Sechzehnter, ihr habt auf meinem Berg getrunken. Jetzt trinken alle Völker die Strafe Gottes. Siebzehnter, auf dem Berg Zion gibt es Rettung. Das Volk Jakob bekommt sein Land zurück. Achtzehnter, Jakob wird wie ein Feuer sein. Das Feuer verbrennt alles von Esau. Neunzehnter, das Volk Israel nimmt das Land von Esau ein. Sie nehmen auch das Land der Philister. Zwanzigster, die Gefangenen kommen zurück. Sie nehmen das Land und die Städte im Süden ein. 21. Retter gehen auf den Berg Zion. Sie richten über Edom. Gott wird der König sein.